Namo tasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Namo tasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Namo tasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Nagarjuna in dem Kommentar zu große Sutra von Transzendentale Weisheit in 25.000 Versen sagt, dass Übung von Metta, wenn das Objekt sind Personen, die mit Zuneigung oder mit Liebe verbunden sind, ist kleine Metta. Übung zu den Personen, die nicht mit Abneigung, die neutral sind, ist große Metta. Und Übung zu den Personen, die unsere Feinde sind oder die wir nicht mögen oder die uns nicht mögen, ist grenzlose Metta. Grenzlose Wuliang. Grenzlose Metta. Deswegen übt man so Schritt nach Schritt von kleiner Metta zu große Metta, zu grenzlose Metta. Und wie wir schon gesagt haben, grenzlose Metta. Grenzenlose. Dankeschön. Ich bin sehr dankbar zu Michael, dass er mich aufmerksam macht auf. Weil das ist eine gute Gelegenheit, besseres Deutsch zu lernen. So grenzenlose Metta. Grenzenlose Metta ist sozusagen die Tür für Praxis von, wahre Praxis von Mitgefühl, von Karuna. In den Sutras von transzendentaler Weisheit spricht man von 28 Sorten von Karuna. Wenn sie als Gesamt geübt werden, ich erinnere mich selbst nicht an diese 28 zu viel, aber die Nummer ist so, wenn die 28 Sorten von Mitgefühl zu verschiedenen in verschiedenen Gelegenheiten zu verschiedenen Weisen geübt werden, dann entsteht, so wird gelehrt, große Mitgefühl. Tape. Wir rezitieren jeden Abend Tape Jo, große Mitgefühl Mantra oder Dharani. Große Mitgefühl ist so betont Nagarjuna in Tajatulun, große Mitgefühl ist die Grundlage für Praxis von transzendentale Weisheit. Wenn man nicht große Mitgefühl hat, transzendentale Weisheit kann nicht blühten. Transzendentale Weisheit kann nur blühten für die Bodhisattvas mit der Grundlage von großem Mitgefühl. Das konsequent geübt wird. Und große Mitgefühl dann führt zu transzendentale Weisheit. Und transzendentale Weisheit führt zu dem Zustand von Buddha. So, wenn wir den Weg von Bodhisattva verstehen möchten, so entwickelt er sich. In der Theravada Buddhismus wird auch viel, nicht so viel wie in der Lehre, die den Weg von Bodhisattva erklärt, aber wird auch sehr viel von Praxis, von Vollkommenheiten gesprochen. Und ein von den 10 Vollkommenheiten in der Theravada-Tradition ist eben Metta. Es ist 9. von den 10 Vollkommenheiten. In der Lehre von Bodhisattva spricht man von 6 oder 10 Vollkommenheiten auch. Die 4 zusätzliche Vollkommenheiten dann verstärken die 6 Grundvollkommenheiten. Sie haben gelernt, ne? Die Vollkommenheit von Bala, von Stärke, die Vollkommenheit von Pranidhi, von Huixiang und Yuan, von Geliebten, Vollkommenheit von Geliebte, sagt man Yuan. Yin. Vietnamesisch Yin. Yin. Vollkommenheit von Upaya Kausalyam, Fampien. Fampien. Und Vollkommenheit von Gerne Wissen, Zhe. Zhe Polomi. Jo, Hui Polomi. Diese Wissen ist Blüte von Weisheit. Wenn man Weisheit, wenn Weisheit zur Blüte kommt, sich erfolgreich entwickelt, wird zu Wissen. Wissen auch im Sinne von Allwissen. Die Chie Zhong Zhe. Zhong Zhe. So. In der Theravada-Lehre, diese Metta-Vollkommenheit kommt als 9., also vorletzte Vollkommenheit. Erste wird, so wie in der nördlichen Tradition, Dana, zweite wird Sila. Und jetzt, die Folge unterscheidet sich, aber die Bedeutung bleibt dieselbe. Nächste ist dann Nekama, Chuli Polomi. Das gibt es nicht in nördlichen Tradition. Chuli heißt loslassen. Loslassen. Vollkommenheit von loslassen. Die Folge ist sehr interessant da. Die Vollkommenheit von Loslassen führt zu Weisheit. Wenn man nicht loslassen kann, was für Weisheit kann man entwickeln? Weisheit für den hungrigen Geistern. Dann ist Weisheit die 4. Vollkommenheit schon? 4. Vollkommenheit. Wenn man Weisheit hat, was passiert? Man wird Anstrengung üben, indem wir nicht so viel Weisheit haben, dann unsere Anstrengung nicht genug für Leiden zu beseitigen. Das alles hat Logik und Gründe. Und wenn man Anstrengung übt, was passiert? Die Toleranz kommt zur Blüte. Man empfängt alles. Das ist Kshanti, Kanti. Und wenn Kanti kommt zur Blüte, was geschieht? Das ist Sonderheit von Theravada, wenn Toleranz kommt zu Blute, was geschieht? Wahrheit. Durch Toleranz, die Wahrheit entblößt sich. Sehr schön. Wenn die Wahrheit entblößt sich, was passiert? Dieser Entschluss wird zu Blüte kommen. Wenn Entschluss zu Blüte kommt, Vollkommenheit von Entschluss, Metta, Liebe, kommt zu Vollkommenheit. Wird Vollkommenheit. Wenn Liebe wird Vollkommenheit, du meinst wahrscheinlich Entschlossenheit? Entschlossenheit ist besser. Wenn Liebe wird vollkommen, dann erst der Bodhisattva übt vollkommene Upeksha. Vollkommene Gleichmut ist Zustand von allen Erleuchteten. Wir sind nicht erleuchtet, indem wir nicht vollkommene Gleichmut haben. Der Arahat genauso wie der Buddha, die haben vollkommene Gleichmut in dem Sinne, dass sie frei von Abneigung und Zuneigung sind, das noch Karma erzeugen kann. Und dem Abneigung und Zuneigung mit allen Hindernissen verbunden ist, auch mit Lethargie, mit Aufregung, Zerstreutheit, dann sind sie frei von allen. Auch Stolz ist auf Zuneigung und Abneigung basiert. So, dann die Voraussetzung in der Theravada-Lehre, die den Weg von Bodhisattva erklärt. Voraussetzung für Erleuchtung ist, dass diese Metta, die Liebe, wird vollkommen. Wer Vollkommenheit. Also in Theravada wird viel, viel auf Metta. Auch in dem Wege von Bodhisattva. Metta ist das eigentlich die Blüte von allen Paramis. Indem der Bodhisattva Perfektion in Liebe erreicht, dann kann er alle Wünsche erfüllen in dem Sinne, dass er zu Buddha wird. Der Buddha erfüllt alle Wünsche von den Wesen, indem er selbst zur Perfektion wird. Das ist Zustand von Buddha. Wenn wir jeden Tag Herzsutra rezitieren, Gatte, Gatte, Para, Gatte, Para, Samgatte, Bodhisvaha. Das ist dieser Zustand. Was heißt Gatte, Gatte, Para, Gatte, Para, Samgatte, Bodhisvaha? Der Buddha ist im Zustand von gegangen sein. Gatte ist Lokativ von Passiv, Partizipium. Gatte, Gatte ist im Zustand von gegangen sein, im Zustand von gegangen sein, im Zustand von gegangen sein auf andere Seite, Paragate, im Zustand von gegangen sein auf andere Seite mit allen Wesen richtig. Sam hat Bedeutung richtig und auch zusammen. Das ist dieser Zustand. Vollkommene Liebe, Mitgefühl und Gleichmut und Freude. Also erst vollkommene Liebe, Mitgefühl und Freude, dann vollkommene Gleichmut. Der Arhat erreicht Gleichmut, aber nicht in dem Sinne vollkommene Liebe. Mit Gefühl und Freude, indem er nicht eins mit Dharmakaya wird. Nur der Buddha wird eins mit Dharmakaya. Deswegen wichtig zu verstehen, in den Sutras von transzendentale Weisheit, in Theravada Sutra spricht man nur von einem Objekt von Metta, Karuna, Mudita, Upeksha. Nur ein Objekt und das sind alle Wesen. In den Sutras von transzendentaler Weisheit spricht man von drei Objekten von Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. Welche drei Objekte? Grundobjekt sind alle Wesen, genauso wie in Theravada. Für diejenigen, die erleuchtet sind, aber auch für uns, die noch von Samsara beeinflusst sind, dann andere Objekt ist Dharma. Man übt Metta nicht nur zu den Wesen, aber auch zu Dharmas. In dem Sinne, ein Arahat sieht keine Wesen mehr. Er sieht nur Dharmas, so wie fünf Aggregate und so weiter. Er sieht vollkommen klar, dass Wesen ist nur ein Konzept. Dass in der Realität keine Substanz hat. Deswegen, er übt Upeksha, Gleichmut. Aber auch in breiteren Sinne, die wir auch sollen eben Liebe nicht nur zu den Personen, zu Wesen, aber auch zu den Sachen. Ich erzähle immer die Geschichte, als ich in Japan Training gemacht habe als Zen-Mönch. Wir sind zu Betteln gegangen. Ich erzähle immer diese Geschichte. Wir sind zu Betteln gegangen und es hat sehr, sehr viel geregnet und der Weg von Steinen in die Stadt, dann sind wir gehen und schreien ho, ho, und der Lehrer vorne rutscht auf dem Stein und hat sich sehr, sehr wehgetan. Und sein Rücken, alles wird so wie Michael. All sein Rücken wird blau und geschwollen und es hat sehr wehgetan. Und was hat er gemacht? Er streicht diese Stein, auf dem er gerutscht ist, so schöne glatte Stein. Haben Sie gesehen, Menschen, die, wenn sie rutschen, dann ärgern sie sich auf Stein. Oder wenn sie mit dem Kopf auf Tier stoßen, dann... Gibt es sowas? Also im breiteren Sinne, auch für uns, es trifft zu, man soll auch Liebe zu den Sachen haben. Wenn sie Training als Zen-Mönche oder Nonnen machen, dann wäre so wie hier, wenn man Zen-Training macht, dann hat man nur kleine Raum, wo man die Sachen hält. Alle müssen sehr schön gepackt werden. Und der Lehrer geht und sieht Typen so wie ich, die Sachen alle durcheinander. Dann geht er weiter. Man soll auch auf die Sachen aufpassen, schön als Mönch und Nonne. Und auch Liebe zu den Sachen üben, indem man sie richtig behandelt. Ist das nicht wahr? In Vietnam bestimmt lernt man auch so, oder nicht? So, dann höchste Ideal, das ist Zustand von Buddha, das ist Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Das basiert ist auf transzendentale Weisheit. Das heißt objektlose Liebe, objektlose Mitgefühl, objektlose Freude, objektlose Gleichmut. Das ist das dritte Grundobjekt sozusagen. Dritte Objekt. Wuyen, Wuyen, Zi, Wuyen, Pei, Wuyen, Xi. Wuyen Shi, vietnamesisch auch, ne? So. Wuyen. Wuyen. Ja, Bo, Bo, Yin, Yang Yin. Yang Yin. Bo, Yin, Kama Yin. Bo, Yin, Bo, Yin. Bo, Yin. Das, wenn wir das, davon etwas bekommen, Spitze. Spitze Metta, Spitze Karuna, Spitze Freude, Spitze, Gleichmut. Dann zu der Spitze muss man langsam gehen, sonst der Kopf wird schwindelig. Aber wenn man ein bisschen von der Spitze hat, dann ist das Leben ganz anderes. Und das ist dann Liebe basiert auf Pragya Paramita, auf transzendentale Weisheit. Was heißt transzendentale Weisheit? In der transzendentale Weisheit gibt es nur eine Realität. Diese Realität heißt Soheit. Soheit der Liebe, Soheit der Mitgefühl, Soheit der Freude, Soheit der Gleichmut. In dem Sinne, dass alle Objekte sind leer von eigener Natur. Das ist Spitze von Liebe, Spitze von Mitgefühl, Spitze von Freude, Spitze von Gleichmut. Wenn wir mal, hoffentlich passiert es bald, wenn wir uns Mühe geben, wenn wir mal unmittelbar nicht durch intellektuelle Verständnis, aber unmittelbar Soheit erleben, dieses Stadium von dem Bodhisattva-Weg heißt wie Pramudita, große Freude. Da enthielt sich diese Horizonte von Liebe ohne Objekt oder ohne Wunsch, Gleichmut ohne Objekt oder ohne Wunsch. Beide Übersetzungen sind richtig. Wuyen. Wuyen heißt ohne Objekt, auch ohne Wunsch. Im Buddhismus haben wir drei Sorten von Befreiung, drei Sorten von Türen zu Nirvana, Leerheit, Zeichenlosigkeit, Animitta und Wunschlosigkeit. Ja, haben Sie gelernt? Drei Samadhi, San, San, Me, Kung, San, Me, Wu, Xiang, San, Me, Wu, Yan, San, Me. Diese alte Stadt von Nirvana hineinzugehen, kann man nur durch diese drei Tore hinein. Leerheit, Zeichenlosigkeit und Wunschlosigkeit. Diese Übung von den vier grenzenlosen Zuständen und Übung von den drei Toren der Befreiung soll allmählich durch Perfektion in der Praxis geknüpft werden. Dann wird Metta objektlose, wunschlose und auch die anderen genauso. Bitte nachdenken. Das ist die Bedeutung von Erklärung von den grenzenlosen, vier grenzenlosen Zuständen in den Sutras von Transzendentale Weisheit. Und jetzt kommen wir zu Metta mit den Feinden oder mit den Personen, die wir nicht mögen. Und das ist eigentlich die Tür für Verständnis von diesen grenzlosen Horizonten von Metta, von Stärke von Metta. Wenn man Metta gegenüber Feinden oder diejenigen, die uns zu uns gewaltig sind, die uns schäden, Schaden, ja? Schaden zufügen. Wenn wir Metta eben kennen, dann wir haben Geschmack von grenzlosem Metta. Deswegen diese Stadium ist besonders wichtig und das werden wir heute üben. Ich habe schon erwähnt, in den Shastras wird gesagt, solange man nicht diese grenzenlose Metta zu den Feinden und zu denen, die man nicht mag oder die uns nicht mögen, übt, so wird gesagt, man kann nicht los von dieser Tendenz, die so tief in uns ist, von Freude an Leiden. Und wenn man noch Freude an Leiden hat, dann kann man überhaupt nicht den Weg von Bodhisattva anschlagen. Ja? Einschlagen. Okay. Gutes Deutsch. Michael zufrieden? Einschlagen, nicht anschlagen. Einschlagen. Man denkt auch, dass der Tee. Nein. Zu viel Tee. Ich bin schon so viel Tee, dass ich bald trinke. So. Dann wie übt man? Wir haben viel gesprochen, aber wenig geübt. Jetzt wollen wir üben, wenig reden. Wieder, wenn Sie zu Hause machen, je nachdem, wie viel Zeit Sie haben. Wenn Sie mehr Zeit haben, dann gehen Sie Schritt nach Schritt. Erst Metta mit sich selbst als Objekt. Das darf man nie vergessen. Das soll zur Gewohnheit werden, wenn es zur Gewohnheit wird. Bevor Sie meditieren, Sie immer entspannen sich mit Metta und dann diese Klarheit und Entspannung werden Sie begleiten in der Meditation. Und dann Meditation ist sehr leicht. Nächste, dann Sie gehen sehr schnell, indem Sie geübt haben, Sie brauchen nicht lange stehen, nur Prinzip verstehen. Sie gehen sehr schnell über paar oder fünf Personen, die Sie eingegliedert haben als Personen, die mit die Ihnen sympathisch sind oder mit Zuneigung verbunden sind. Immer daran denken, dass dieser samsarische Geist, solange wir ihn haben, und wir, wenn wir den Weg von Bodhisattva einschlagen möchten, wir werden ihn lange tragen müssen. Samsarischer Geist ist immer mit diesen Kategorien von, was uns diese Zuneigung, Abneigung und neutral. Das ist samsarischer Geist. Der Bodhisattva nützt ihn, so lehrt die große Nirvana Sutra, nützt diese samsarischen Neigungen, um die Vollkommenheiten zu üben, indem er sich anpasst an die Wesen. Er erwartet nicht, dass die Wesen sich an uns anpassen. So allmählich, obwohl er nicht mehr in fortgeschrittene Bodhisattva wird von diesen Tendenzen los, obwohl er von diesen Tendenzen los ist, er benutzt sie, um die Wesen zu Dharma zu lehren. weil die Wesen sind so programmiert. Und er benutzt diese Programme, um sie zu lehren. So, dann geht man sehr, sehr schnell durch diese Personen, die mit Sympathie verbunden sind, dann neutrale Personen, bei denen dann, indem man geübt hat, dann kann man sehr, sehr schnell tak, tak, tak, tak, tak, nur wiederholen. Und dann bleibt man lange, lange mit den Personen, die man spürt als unerwünscht oder Feinde oder nicht sympathisch oder mit Abneigung verbunden. Nach den neutralen. Also. Nach der neutralen dritte Gruppe. Ja? Immer daran denken, dass unser samsarischer Geist ist so programmiert, immer kategorisiert so. Deswegen haben es wir schwer von Anhaftung und Zorn loszuwerden. So, dann, wenn man Feinde hat und diejenigen von uns, die schon ein bisschen lange bei Dharma sind, eigentlich haben keine oder sollten keine Feinde haben. Wenn man Feinde hat, dann ist Avalokiteshvara, Bodhisattva segnet uns, indem wir sie benutzen als Objekte von Metta. Dann man fängt mit solchen Leuten, die man als Feinde betrachtet. Dann, wenn keine solche Person da ist, dann man erinnert sich, jeder hat in der Schule irgendeinen Lehrer, der unsympathisch erschien, oder Mitschüler. Oder man erinnert sich an Politiker, die sehr unsympathisch sind und waren in der Geschichte. Ist egal. Es gibt genug von solchen Gestalten. Und solche fünf Personen, man wählt sich, die einfach mit dem Komplex von Abneigung verbunden sind. Und man visualisiert sie wieder mit entspanntes Gesicht, das hilft, kleines Lächeln. Man denkt daran, dass solche Kriminellen, so wie zum Beispiel Hitler oder Stalin oder was immer, Mao Zedong, auch wenn sie so viele Leute umgebracht haben, alle hatten gewisse, auch nicht nur schwarze Seiten, aber auch gewisse gute Eigenschaften. In Samsara ist nie vollkommen schwarz, nie vollkommen weiß. Alle Wesen, auch die schwarzeste, haben irgendwelche Potenzialen für Freude. Potenzial für Freude heißt Tugenden. Dann so denkt man und visualisiert man sich die Personen, die man nicht mag, mit entspanntem Gesicht, kleinem Lächeln. Dann wird es viel, viel leichter, diese vier Wünsche von Glückseligkeit zu üben und dieselbe Geist dieselbe Empfindung zu denen zu spüren, so wie zu Mutter, Vater und Brüdern und Freunden. Das so übt man. Bitte, Michael. Weil wir haben gehört oder du hast gesagt, bei den angenehmen Personen und neutralen Personen sollen lebende Personen sein. Und jetzt bei den Personen, wo wir Unbehagen spüren oder Abneigung spüren, das können ruhig Personen sein, die nicht mehr leben. Ja, alle diese von diesen Personen kennen alle auch sein Nichtlebenden. Aber natürlich, es ist viel leichter, sich vorstellen, jemanden, der übel ist und nicht mehr lebt. Es ist egal hier, weil wir benutzen sie nicht für Versenkung. Okay. Jetzt ist noch nicht Versenkung, aber es ist die Voraussetzung für Versenkung. Nach der Lehre von Visuddhimagga, Versenkung von Metta und den anderen auch, kann nur zustande kommen, wenn wir diesen Prozess von Brechen von den Grenzen verstanden haben. Verstanden heißt nicht theoretisch, sondern wir haben Erfahrung. Wir sehen es klar, wie diese Unterscheidung und Geist, das Unterscheidung haftet, kann nicht diese selbstlose Metta üben. Wenn man das sehr, sehr klar erfahren hat, dann meditiert man, wie wir heute Abend oder morgen erfahren werden, über eine Person und gleich auch an einmal eine Person, einmal dann wieder strahlt man Metta in allen Richtungen, an alle Wesen. Wenn diese Metta-Strahlung an alle Wesen sehr klar wird, dann wird es auch sehr klar, nicht nur Theorie, dass diese Person, die wir für Versenkung anwenden, ist nur ein Mittel. Er stellt für uns dar, sozusagen, alle Wesen. Er ist so nur ein Mittel für Versenkung. Er ist nicht wichtig. So. Dann wollen wir üben, oder gibt es irgendwelche Fragen, die wir erklären möchten? Alles klar, ja. Muss man üben, ne? Dann machen wir eine Pause, 15 Minuten oder so, und dann verdauen wir die vielen Informationen, die wir haben.